Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Dobry wieczór i jak szemlar, bonsoir, ham jambo, guten Abend bei Nachttaxi. Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, Freies Radio Salzkammergut und im Nachttaxi-Podcast auf iTunes. Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer. Heute hören Sie den vierten Teil des Romans Stadt der Fremden. Es ist ein Roman über einen Wiener Dichter, der eigentlich nur zu einer Lesereise nach Kenia kommt und dort in politische Komplotte verwickelt wird. Natürlich ist die Geschichte fiktiv, aber sie beruht auf meinen eigenen Erfahrungen in Kenia. Der Roman ist im Wiener Mandelbaum Verlag erschienen. Den Link finden Sie auf der Sendungsseite von Radio Orange und auf der Nachttaxi-Podcast-Homepage. Wenn Sie frühere Teile versäumt haben, können Sie im Nachttaxi-Podcast auf iTunes nachhören, was bisher geschah. Die Musik zur Sendung stammt aus Kenia. Jetzt hören Sie meine derzeitige Lieblingssängerin Fena Gitu und am Ende der Sendung Sorti Sol. Started from the bottom, now you're here. Once upon a time it was a dream that didn't seem so clear. Headed to the top without a fear. And to think that you were gonna give up on this thing, oh dear. The blood and the sweat and the tears. Things getting harder, so far and yet so near. Earn the respect of your peers. Over the months and over the years. Nimetoka mbali na majama fulani. And the kids back in the hood, they be walking up to me. Fenangoma zako ni kale. And it feels so good that they looking up to me. I'm not a hero, I just made a little something out of zero. And despite your circumstances, lift up your hands and say, rejoice yes. In the struggle, rejoice in your pain. Chabulane, rejoice you will get up on your feet again. Chabulane, rejoice in your struggle, rejoice in your pain. Chabulane, rejoice you will get up on your feet again. Jabulane. I will see no evil, I will hear no evil, I will speak no evil, evil, evil. I will see no evil, I will hear no evil, I will speak no evil, evil, evil. Aha, evil, evil. Even divo eco. Yeah, I do it for my fam, I do it for my people. Yeah, your life was never easy, life was never simple. But now you're flying high, kinda like an eagle. Oh, we in the lead, let the rest of them follow. And better we do the best and let God up. Calm your spirit when you're under the test. Put you under his wings, may he guide and protect. So rejoice in your struggle, rejoice in your pain. Chabulane, rejoice you will get up on your feet again. Chabulane, rejoice in your struggle, rejoice in your pain. Chabulane, rejoice you will get up on your feet again. Lift up your hands and sing it. Rejoice in your struggle, rejoice in your pain. Chabulane, rejoice in your pain. Rejoice in your struggle, rejoice in your pain, and you will rejoice, and you will rejoice.

kumaliza. Pesa ni maua, oh, tena inapendeza. Pesa inaua, oh, itakumaliza. Heri ulie kwenye Range Rover, ama ucheke kwenye boda boda, ukose usingizi una masaibu yanakufuata. Das war Nachttaxi mit dem vierten Teil des Romans Stadt der Fremden von Martin Auer und Musik aus Kenia von Fena Gitu und Soti Sol. Also dann, gute Nacht, Dobranoc, Igeceler, Usiku Mwema.